Nur Ida, die das Stück vom Rand der Bühne aus beobachtet, kann den Auftritt nicht genießen. Sie wird langsam panisch. Sachs und sacke deinen Thron, verform mir auf die Gini und ich werde noch einmal gnädig sein. Komm endlich raus und schlag dir den Schädel ein. Das war das Stichwort. Aber Benny ist nicht da. Etwas hilflos schaut Jo zu Ida. Die kann nur mit den Schultern zucken. Will mir gnädig sein, komm endlich raus und schlag dir den Schädel ein. Die Zuschauer sind etwas irritiert. Sie ahnen, dass das so nicht geplant war. Jo versucht, die Situation zu retten und macht einfach weiter. Ida versucht in ihrer Not Finja und Katinka auf die Bühne zu schicken. Kurfürst, wo die beiden nicht waren. Los, ihr müsst draußen helfen. Wir? Was sollen wir denn sagen? Improvisiert irgendwas, auf keinen Fall. Da blamieren wir uns ja zu Tode. Die beiden lassen sie eiskalt hängen. Da streift sich Ida kurzerhand selber eines der Zofenkleider über. Währenddessen suchen Annalena und Benny weiter in den dunklen Gängen unter dem Schloss nach Helene. Helene! Helene! Helene! Hilfe! Endlich haben sie sie gefunden. Helene hängt immer noch kopfüber von der Decke herab. Hilfe! Helene! Oh, shit. Annalena? Keine Angst, wir holen dich da runter. Beeilt euch! Los, Räuberleiter! Aua! Okay. Annalena klettert auf Bennys Schultern und versucht, Helene von dem Seil zu befreien. Henrietta beobachtet die Rettungsaktion aus ihrer Tasche. Kasper kommt endlich angeheichelt. Oh nein, Annalena! Keine Panik, sie macht das gar nicht übel. Ich hab's gleich. Moment noch. Beeil dich. Oh, ich mag's hier unten nicht. Es ist so dunkel. Na und? Weißt du, was mit uns Chamäleons in der Dunkelheit passiert? Ihr ärgert euch schwarz. Das ist nicht komisch. Komisch fühlt sich dagegen Jo, der noch immer alleine auf der Bühne steht und eisern seinen Text wiederholt. Und ich werde noch einmal gnädig sein. Komm endlich raus und schlag dir den Schädel ein. Endlich passiert etwas. Auf das Stichwort kommt eine Zofe auf die Bühne gelaufen. Jo ist etwas verwundert. Es ist Ida. Der Fürst sagt, es tut ihm leid. Er ist gerade auf Toilette. Er hatte keine Zeit. Ach so, schade. Ja, und wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Ich bin die Zofe Kunigunde. Ich bringe des Fürsten Frohkunde. Er schickt vor, wird von euch verschont und ihr werdet mit Gold belohnt. Na, wie wäre das? Die beiden improvisieren völlig. Das Publikum ist etwas verwundert, doch immerhin geht das Stück endlich weiter. Damit bin ich nicht zufrieden. Was habt ihr sonst so zu bieten? Vielleicht diese Kette mit Rubinen?